Aus Anlass des ersten Jahrestages der Wahl von Genossin Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea gab der russische Verlag Format in Nahodka sein unvergängliches klassisches Werk »Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar« in Broschüre heraus.